Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir werden heute über wohl die wichtigsten Fragen sprechen, die ihr oder dessen Antwort ihr kennen müsst. Jeder Muslim sollte die Antwort dafür kennen und jeder Muslim sollte danach leben und antworten können. Diese drei Fragen, die, wenn sie dir gestellt werden und du keine Antwort hast, sie vielleicht dein Ende bestimmen könnten. Subhanal Malik, wir sprechen über die drei Fragen im Grab. Wenn der Muslim oder wenn ein Mensch stirbt und er ins Grab eingelegt wird, dann passieren bestimmte Sachen. Und wir werden inshallah ta'ala eine spezielle Unterrichtsreihe über das Grab und die Ereignisse darin machen. Inshallah. Aber nachdem der Muslim im Grab ist, das erste, was ihm passiert, kommen zwei Engel. Zwei große Engel, wie es im Hadith heißt. Einer blau, einer schwarz. Mit einer Stimme. Einer hat die Stimme vom Donner, der andere Stimme vom Blitz. Subhanallah. Und sie wecken dich auf, sodass sie dir Angst machen. Je nachdem, wenn du gut warst, werden sie besänftigt durch dein Gebet, durch dein Fasten, durch deine Zakat und so weiter. Aber Details dazu, inshallah, in dieser Unterrichtsreihe. Aber sie werden jedem Menschen drei selbe Fragen stellen. Und die erste Frage ist, Man Rabbuk, wer ist dein Herr? Und wenn du nicht Allah subhanahu wa ta'ala kennst, wenn du nicht ihn eins gemacht hast, ihm Partner beigesellt hast, wenn du ihn geleugnet hast und gesagt hast, alles ist Zufall, alles ist einfach so passiert, wenn du nicht Allah subhanahu wa ta'ala gekannt hast und nach seinen Regeln gelebt hast, dann wirst du antworten wie die anderen, indem du sagst, hä, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe das gesagt, was die anderen gesagt haben, ich weiß, kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht mehr. Subhanallah, und das wird schlimm für dich. Aber wenn du gewusst hast, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, wenn du ihn eins gemacht hast, ihm nichts beigesellt hast, kein Schirk, keine Beigesellung, keine Kinder, keine Frauen, kein nichts, ihn alleine, einzig und alleine eingebetet hast, einzig und alleine in Ar-Rububiyya, Uluhiyya, Tawhid, Asma wa Sifat, in all diesen Eigenschaften eins gemacht hast. Und dazu wird es inshallah ta'ala auch eine Unterrichtsreihe extra geben, die Aqidah einfach erklärt. Dann wirst du inshallah ta'ala darauf antworten können und sagen, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah, Subhanal Malik. Die zweite Frage, die dir gestellt wird, ist, wer ist dieser Prophet? Oder wer ist dein Prophet? Und wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gekannt hast, ihm nicht gefolgt bist, ihn abgelehnt hast, dann wirst du das gleiche antworten wie beim ersten. Hä, ich wusste nicht. Also, ich weiß nicht, ich habe das gesagt, was die anderen gesagt haben. Subhanal Malik. Und das wird sehr, sehr schlimm für dich sein, was dann passiert. Aber weißt du, jemand, der an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat, ihm gefolgt ist, das getan hat, was er getan hat, sich Mühe gegeben hat, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sein, ihn als Vorbild zu nehmen, im Charakter, in den Taten, in all den Sachen, die er tut und sagt, dann wirst du inshallah ta'ala sagen können, mein Prophet war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, jede Generation antwortet für ihren Prophet. Wir werden inshallah ta'ala antworten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das wird dann zwei von drei richtig sein. Das sind sehr, sehr wichtige Angelegenheiten, meine lieben Geschwister. Diese Fragen sind nicht einfach Fragen, dass du sagst, ja, ich habe sie jetzt gehört von dir, barakallahu fiek, wenn ich dann tot bin, kann ich die Antwort geben. Nein, das wird leider nicht möglich sein. Nur wenn du danach gehandelt hast, nur wenn du danach gelebt hast, wenn du dich bemüht hast, nach dem Islam zu leben, fattakullaha mastata'tum, so gut du kannst, Allah sagt, fürchte Allah so gut du kannst. Allah subhanahu wa ta'ala wird keiner Seele etwas auferlegen, was sie nicht tragen kann. Aber du musst etwas tun. Du kannst nicht sagen, ja, ich kann das Gebet nicht, dann lerne es. Du kannst nicht sagen, ja, ich kann nicht fasten, dann versuch es wenigstens. Dass man den Versuch hinwagt, dass man sagt, ich gebe mir Mühe, ja Allah, ich tue etwas. Und nicht einfach die Füße hochlegt, sagt, ja, ich glaube ja an Allah, das wird schon irgendwie schief gehen. Ja, das wird definitiv schief gehen, wenn wir diese Sache nicht praktizieren. Deswegen, meine lieben Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig. Die dritte Frage, die gestellt wird, ist, was ist das Buch, woran du geglaubt hast? Und wir werden, inshallah ta'ala, mit Koran antworten. Aber jemand, der nicht an den Koran geglaubt hat, der den Koran geleugnet hat und gesagt hat, das ist falsch im Koran, das stimmt nicht, das ist veraltet, das ist außer Mode, das ist nicht mehr modern, der wird antworten, ich weiß nicht, ich habe das gesagt, was die anderen gesagt haben, ich kann mich nicht erinnern. Und da wird ihm schlimme Sachen passieren, subhanallah. Aber demjenigen, der der dem Koran gefolgt hat, der den Koran als Führung, als Leitung genommen hat, der den Koran als Mittel zu Allah subhanahu wa ta'alas korrekte Anbetung genommen hat und der Sunna gefolgt ist und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert hat, dass einen einzigen Ilah, Gott, der wird inshallah ta'ala diese Frage beantworten. Und wenn man diese drei Fragen korrekt beantwortet hat, dann wird dir das Paradies eröffnet. Es wird dir vorher eine Tür von Jahannam, vom Feuer geöffnet und gesagt, da wirst du gelandet, wenn du ein schlimmer Mensch gewesen wärst. Und dann wird dir dein Garten oder dein Grab weit gemacht, so weit dein Auge reicht und du wirst im Paradiesgarten, in einem Garten vom Paradiesgarten leben, subhanal malik, und es wird dir gut gehen. Aber wehe, du kannst nicht antworten. Dann wird dir eine Tür geöffnet von Jannah, vom Paradies, und dir gesagt werden, hättest du richtig geantwortet, wärst du ein guter Mensch gewesen, dann wärst du da gelandet. Und dann wird dein Grab eng gemacht, so dass du da kaum atmen, kaum Luft kriegen, kaum Platz hast, so dass dein Bein über dein anderes Bein sich schlägt, so wie es im Koran heißt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Umso wichtiger, meine lieben Geschwister, ist es, dass wir diese drei Fragen verinnerlichen. Es haben gelehrte Bücher geschrieben, gesagt, die drei Grundlagen, die jeder Muslim kennen sollte, die jeder Muslim wissen sollte, die sollten wir uns danach erforschen. Wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Was sind seine Namen und Eigenschaften? Wie kann ich Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbeten? Darf ich ihm etwas beigesellen? Darf ich einen Vermittler zwischen ihm und mir nehmen? Darf ich oder darf ich nicht? All diese Sachen sollten wir lernen. Wie gehe ich damit richtig um? Was ist die richtige Aqidah? Was ist der richtige Manhaj? Der richtige Art und Weise, der Weg, um das Glaubensfundament zu lernen. Und das zweite ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. In den Sachen, die ich tue, mache ich das, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, oder gehe ich nach meinen Gelüsten? Sage ich, ja, so wie er gebetet hat, ist auch schön, aber ich möchte jetzt anders beten. Ich mache nicht mehr Allahu Akbar so, sondern ich mache so oder ich mache so. Ja, das ist Katastrophe, dass man Sachen einführt in der Religion, die es vorher nicht gab, oder Sachen gegen das Sunnah macht, ist eine schlimme Sache, subhanallah. Es gibt Sachen, die sind erlaubt, die nicht mit der Religion zu tun haben. Wir sprechen über die Anbetung, gottesdienstliche Handlungen. Du betest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Du fastest, wie er gefastet hat. Du gibst Zakat, wie er das dir anbefohlen hat. Subhanallah. Du nimmst ihn als Vorbild in jeder Sache. Und der Koran nimmst du als Leitung, als Führung. Du liest den Koran. Du tust dich durch ihn ermutigen, motivieren. Wenn du etwas suchst, kehrst du zu ihm und der Sunna zurück. Subhanallah. Und das wird dir dann inshallah ta'ala diesen Weg dahin eröffnen. Und über diese drei Fragen habe ich auch eine Unterrichtsreihe gemacht, die Aqida-Unterrichtsreihe, die ihr euch anhören könnt, entweder auf meiner Webseite, auch im YouTube-Kanal. Die ersten 5, 6 Unterrichte, glaube ich, könnt ihr inshallah ta'ala nochmal nachschauen. Wir sprechen hauptsächlich über dieses Thema. Das empfehle ich jedem Muslim, sich das anzuhören. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Geschwister. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.